By Marshal Kim Jong-un ging am 30. Juni ein Gratulationsbrief vom Zentralpräsidium des Generalverbandes der Japan-Koreaner ein. Im Brief hieß es, die Wahl von Marshal Kim Jong-un zum Vorsitzenden des Komitees für Staatsangelegenheiten der TVÖAK sei ein großes historisches Ereignis dafür, unter dem Banner des Kim Il-sung-ismus, Kim Jong-ismus, die Würde und Macht der TVÖAK weltweit zu demonstrieren und die im Gebirgebecken gebannte koreanische Revolution bis zum Letzten fortzusetzen und zu vollenden. Auch in der schlimmsten Situation, wo die USA und die feindseligen Kräfte böse Umtriebe zur Isolierung und Erdrosselung der TVÖAK verübten, habe Kim Jong-un hintereinander Wundertaten vollbracht, wobei er in einem Jahr die Sachen für 10 Jahre erledige und Unglück ins Glück umwandle und dadurch die koreanische Revolution, die unter Führung vom Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il vorangeschritten sei, auf eine neue hohe Stufe gebracht. Durch die Ehre, ihn ins höchste Amt der TVÖAK gewählt zu haben, sei man von großer Begeisterung erfüllt. Man wünsche dem Vorsitzenden des Komitees für Staatsangelegenheiten der TVÖAK, Kim Jong-un, beste Gesundheit.